histoire étonnante maintenant, dont l'aboutissement reste à confirmer, celle d'un homme né dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, un Français, et qui a peut-être, 62 ans après, retrouvé son père, résistant à l'époque. La justice vient de donner son feu vert pour des tests ADN. Guten Tag. Sie sind hier in der humangenetischen Beratungsstelle. Sie sind hierher gekommen, um abzuklären, ob Sie der Vater dieses Herrn sind oder nicht. Ja? Ja. Dürfte ich Sie bitten, den Mund zu öffnen? So. Ich Mund etwas weiter auf, ja. Ich fahre jetzt mit diesem Abstrichstäbchen ein paar Mal an Ihrer Wangenschleimhaut auf und ab. Stillhalten. Oh. Aha. Oh. Robert Nant, genannt Bob, wie ich das erste Mal gestorben bin. Ich robbe rücklings entlang der Schienen unter den Munitionswaggons in Gare SNCF an Chambéry. Schmierfett tropft mir in die Augen. Es ist Dezember 1942 ungefähr. Ich platziere Rohrbomben unter die Kopplung eines deutschen Zugs voller Sprengstoff. Die SA-Männer marschieren hin und her auf der Suche nach Saboteuren, wie mir. Ich beobachte, wie ihre Schaftstiefel vorbeischlendern, um zu sehen, ob einer von ihnen auf die naheliegende Idee kommt, unter den Scheißzug zu schauen. Und dadurch abgelenkt, lasse ich eine der Rohrbomben fallen, die unter meinen Arsch rollt. Und ich weiß, dass ich hier unter dem Zug nicht genug Platz habe, meinen Körper hochzuhieven. Und wenn ich Druck darauf ausübe, wenn ich versuche wegzurobben, könnte ich eine verfrühte Explosion auslösen. Mais écoutez, faut être optimiste, mon vieux. Je l'ai toujours été. C'est ce qui m'a sauvé, d'ailleurs. J'ai toujours été un garçon optimiste. Aus irgendeinem dummen und optimistischen Grund ist das Einzige, was mir einfällt, den Zünder nass zu machen, damit er nicht funktionieren kann. Also genieße ich es, es auf die natürlichste Weise zu machen. Direkt durch meine Unterhose. Optimismus, ja. Schwer Optimist. Bevor ich jetzt einen Abstrich Ihrer Mundschleimhaut mache, haben Sie kurz vorher irgendetwas gegessen oder getrunken? Dann bitte ich Sie jetzt, den Mund mit Wasser kurz auszuspülen. Ja. Sehr schön, danke. So. Jetzt wird's ernst. Dürfte ich Sie bitten, den Mund zu öffnen? So. Robert Nant Junior, mein allererstes Familienfoto. Ich bin in Schkopau, einem Annex von Buchenwald. Urlaubslager für brave Kinder. Die Deutschen haben die Erwachsenen auf den langen Todesmarsch aus dem Lager geführt. Sie wussten, dass die Kinder ihnen hinderlich sein würden. Statt uns zu eliminieren, überließen sie uns einfach unserem Schicksal. Wir sind ausgehungert und nackt. Buchenwaldweisen. Im Lager gibt es nichts mehr zu essen. Die Deutschen haben sämtliche Krümel bis auf die allerletzten Kartoffeln auf den langen Marsch mitgenommen. Ich bin der Jüngste der Gruppe, der letzte hier im Lager geborene Bengel. Ich folge also der Gruppe wie das verlorene Hündchen, das ich bin. Als die amerikanischen Soldaten eintreffen, da wollen sie uns für die Nachwelt fotografieren. Aber sie wollen nicht, dass die Nachwelt uns mit unseren nackten kleinen Pimmelchen sieht. Einer der Offiziere kommt auf die Idee, in die Jugendbaracken des Lagers einzubrechen. Dort finden sie, was sie brauchen, um uns anzuziehen. Es gibt nichts anderes. Also müssen wir uns mit dem begnügen, was sie finden. Jetzt können wir uns unbesorgt stolz fotografieren lassen. Hunderte kleine Skelette, schön gekleidet, in Hitlerjugenduniformen. Okay, Boys, say cheese. Wessen Geschichte? Na, meine vor allem. Ich bin in der Geschichte geboren. Sie klebt mir dermaßen an der Haut, dass in meinem Leben nichts anderes existiert als diese Geschichte. Ich bin doch aber derjenige, der die Folge der Ereignisse erzeugt hat. Man kann sogar sagen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes der Vater dieser Geschichte bin. Aber in Ihrer recht grausamen Logik kann die Geschichte doch nur ihr gehört. Genau. Aber leider kann sie sie nicht mehr erzählen. Sie trägt die Geschichte in ihrem Bauch und dann gibt sie sie auf. Bonsoir. Es gibt keine Zimmer mehr. Bedauere. Und das Schild da draußen? Zimmer frei? Gilt nicht mehr. Und ein Eckchen irgendwo in der Scheune? Verboten. Von wem? Von Vichy. Nur registrierte Gäste mit Personalausweis. Und wir dürfen die Zahl der Betten in der Herberge nicht überschreiten. Alles ist vorgeschrieben. Kann ich hier ein Weilchen warten? Worauf? Auf meine Verlobte. Aha. Wollen Sie noch weit zusammen? Bis Villefranche. Wenn die Nacht es erlaubt. Deswegen wollte ich ein Zimmer haben. Verboten. Und was wollen Sie in Villefranche? Fuchsjagd. Um diese Jahreszeit? Es ist dringend. Welche Farbe? Wie meine Zähne vor dem Putzen. So schlimm? Sogar noch schlimmer. Das war nicht leicht, das auswendig zu lernen. Wieso spielst du die Gastgeberin? Das war doch so wirklich vorgesehen. Man hat mich hier seit heute Morgen warten sehen. Ich mache den Haushalt. Austausch für ein Zimmer. Das ist allen recht, sogar der Chefin. Und das Zimmer? Wo liegt das? Südosten. Welches Stockwerk? Zweites. Ach, zu hoch. Wieso denn das? Um aus dem Fenster zu springen. Nein, kein Licht. Und das Fenster? Offen ist besser. Ja, um das Kommen und Gehen beobachten zu können. Also. Moment mal, Sie haben diesem Mädchen nicht einmal einen Namen gegeben. Es gab nur Decknamen damals. Und? Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr. Pauline oder vielleicht Georgine, Paulette, Georgette, keine Ahnung. Und Sie? Jack. Warum? Die Namen hat man uns gegeben. Man stellte deswegen keine Fragen. Wie ist es möglich, dass Sie sich nach so vielen Jahren an den kodierten Dialog erinnern und nicht an den Namen des Mädchens? Was macht das schon? Diese Frau, die sämtliche Schlüssel der Geschichte in der Hand hat und die für Sie nur einen namenlosen Frauenkörper darstellt. Im Gegenteil. Ich erinnere mich sehr gut an Ihren Körper in allen Einzelheiten. Wollen Sie sie hören? Nein. Warum nicht? Sie haben sie nie gesehen, diese Frau, die sämtliche Schlüssel der Geschichte in der Hand hat, die lebenswichtigste Frau ihrer Existenz. Nicht jedem ist es gegeben, die genauen Umstände seiner eigenen Zeugung zu erfahren. Sie haben Glück. Also, Sie jagen Füchse außer der Saison. Ja, vergiss es. Wer hat Ihnen erlaubt, mich zu duzen? Alle duzen sich in der Bewegung. Welche Bewegung? Soll das ein Test sein? War das deine Entscheidung? Zwei Einzelbetten? Selbstverständlich. Gut gemacht, oder? Nein, dumm. Wir sollen Verliebte sein, die sich heimlich hinter dem Rücken ihrer Eltern ein Stelldich eingeben. Die getrennten Betten der Form halber, falls unsere Eltern uns überraschen sollten. Blödsinn! Du verkomplizierst uns das Leben. Vereinfachen und Zeit gewinnen. Ja, Zeit gewinnen. Ich warte seit dem frühen Morgen auf Sie. Tagsüber ist zu riskant. Jedenfalls hast du eine Nachricht für mich. Die kriegen Sie zu gegebener Zeit. Das ist ein Befehl. Ich bin dein Vorgesetzter. Woher wollen Sie das wissen? Du bist eine kleine Bodin. Du darfst mich nicht verscheuchen. Die Disziplin muss respektiert werden. Na ja, und wer respektiert sie nicht? Sie. Das ist vielleicht eine Information von immenser Wichtigkeit. Und Sie? Sie überstürzen es. Regel Nummer eins, die Nerven bewahren. Rauchen Sie nicht, ich bin allergisch. Leider schweigen, Täubchen. Wenn jemand da unten hört, dass du hin und her gehst, wird er sich Fragen stellen. Man kann auch zu vorsichtig sein. Erzähl kein Blödsinn, Puppe. Absolute Geheimhaltung. Ja, ja. Insbesondere mit einem 38er-Revolver unter der Jacke. Kann man das sehen? Meine Augen sehen das. Du hast das Training gemacht? Ich dachte, du bist... Eine kleine Botin? Aber du bist nicht bewaffnet. Glauben Sie wirklich, genug Mumm zu haben, mich abzutasten? Und wenn du nicht die bist, die ich treffen soll? Das müssen Sie selber rausfinden. Eine von uns hätte mich von Anfang an geduzt. Sehen Sie? Schon wird es gefährlich. Und am nächsten Vormittag? Spurlos verschwunden. Nicht mal ein Geruch blieb auf den Laken. Keine Haarnadel auf dem Fußboden, nichts. Ein One-Night-Stand. Bedeutungslos. Kaum. Es gibt einen Moment, in dem extreme Gefahr ihre eigene Erotik mit sich bringt. Ja, wenn man sich der Resistance anschloss, war man ständig ein verfolgtes Tier. Wir hätten ebenso gut aus dem Herbergsfenster springen und uns die Beine brechen können. Oder mit einer Kugel im Nacken enden. Wie wär's mit Schlafen? Ich kann nicht einschlafen, ohne dass man mir eine nette Geschichte erzählt. Was für eine Geschichte? Die, die du mir erzählen solltest. Die, für die ich heute über 100 Kilometer zu Fuß gemacht habe. Sollen wir nicht das Fenster zumachen? Auf gar keinen Fall. Jemand draußen könnte die Geschichte hören. Also, damit du mir die Geschichte erzählen kannst, müssen wir die Betten zusammenrücken. Sie sind grob. Ich bin Brigadeführer und ich bin auf einer Mission, mein Täubchen. Das klingt wie Gehorsamsverweigerung. Oh, lala, Kriegsgericht oder Kugel in den Nacken? Ei, ei, Sie tun mir weh. Ja, das ist Absicht. Wie hast du das gemacht? Ein Kinderspiel, jeder könnte sie entwaffnen. Du bist die Erste. Hast du den Befehl, mich umzulegen? Ich lasse Sie raten. Wie lange? Die ganze Nacht, wenn es sein muss. Sie sind alles, was von ihr übrig ist. Genau 9 Monate später in Buchenwald geboren. In Schkopau, einem Annex von Buchenwald. Wie ist sie dorthin gekommen? Das ist, was ich wissen muss. Wie üblich, geriet vermutlich in eine Falle der Gestapo oder der Miliz. Nach dem Krieg kursierte dieses Gerücht in der Bewegung. Sie war keine Jüdin, das ist sicher. Soweit man weiß. Sie war keine Jüdin. Wenn sie es gewesen wäre, hätte sie mich beschneiden lassen. Es gab Rabbiner im Lager, die das für 1 oder 2 Kartoffeln gemacht hätten. Aber sie hat es nicht gemacht. Das beweist gar nichts. Sie starb im Kindbett im Lager. Wäre sie krank gewesen und Jüdin, hätte man sie vergast. Wenn man sie nach Buchenwald deportiert hat, heißt das, sie war wichtig genug, das wert zu sein. Vielleicht hat sie einfach nur Pech gehabt, wie so viele andere. Können Sie sich nicht an irgendwas erinnern von ihr? Das war vor 60 Jahren. Und außerdem waren wir in der Resistance auf Anonymität gedrillt. Das war ein zwingendes Sicherheitsgebot. Und was war die Nachricht, die sie bringen sollte? Da war ein Verräter in der Gruppe, der mich an die Miliz verkauft hat. Das Übliche. Banale Botschaft. Banal, dass Sie in Lebensgefahr waren? Damals gab es weit schlimmere Botschaften. Dass dein bester Freund oder gar dein Bruder verdächtigt wurde, ein Verräter zu sein, und dass du auserwählt worden bist, ihn zu liquidieren. Zum Beispiel. Noch eine Frage? Haben Sie einen nahen Verwandten, also einen Bruder oder gegebenenfalls Vater, der ebenfalls als Vater dieses Herrn in Frage kommen könnte? Wir müssen Sie das leider fragen, weil das für eine wirklich exakte biostatistische Berechnung nötig ist. Danke Ihnen für Ihr Verständnis. Dans la résistance en novembre 1942. Et de là, quand je suis revenu à Chambéry, j'ai été contacté par un des responsables de la résistance. Et tout de suite après, je suis rentré au cours franc. Et avec les cours francs, on a fait naturellement différentes opérations. Was bedeutet dieses Tonband? Beweismaterial. Für? Robert Nant aus Chambéry. Grand Résistant, Widerstandskämpfer seit 1942. Das bin ich. Nein, Sie sind nur sein Ersatz. Sein Double, wie bei einem Filmdreh. Das hier ist das Original. Bis jetzt haben wir die Geschichte ohne ihn in Gang gebracht. Warum brauchen wir jetzt das Tonband als Zeugen? Die Rechte der Originale zu verteidigen. On m'a fait revenir sur Lyon. Je suis revenu à Lyon, pour fond de Lyon, où j'ai été arrêté une deuxième fois par la milice. In Lyon festgenommen, zum zweiten Mal. Einzelheiten? Puis ensuite, en redescendant dans notre interrogatoire, dans le couloir, on croise Paul Touvier. Sie holten Nord zum Verhör. Le voilà. Und im Flur begegnete er Paul Touvier, Chef der Miliz, Mitarbeiter von Klaus Barbie. Ah, mieux vaut tard que jamais. Vous l'avez enfin eu, ce salopard. C'est qui celui-là? Bob Nord. Celui qu'on recherche depuis un an. Qui est condamné à mort, qui a fait sauter la milice à Chambéry. Alors, petit minable. Sie haben das Milizhauptquartier in die Luft gejagt? In Chambéry, direkt unter Touviers Nase. Aber erst nachdem ich all seine Kriminalakten geklaut hatte, die ich später der Résistance übergeben habe. In seiner Wut verurteilte er mich zum Tod. Effectivement, le matin à 6 heures, ils sont venus me chercher. Connard, on aura ta peau, fumier. Tu vas pas nous oublier de si tôt, mon vieux. Ils m'ont emmené, ils m'ont descendu dans le cours, dans la, le parc du château. Connard, flûre. Attachez-le. Et là, ils m'ont attaché à un arbre, ils ont mis les 10 gars en ligne en face de moi. C'est dingue, hein, c'est quelque chose d'affreux. Puis malgré tout, j'ai gueulé Vive de Gaulle. Vive la Gaulle! Sie stehen vor einem Exekutionskommando und schreien Vive de Gaulle? Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Et puis bon, il arrive un gars en courant, disant arrêtez, arrêtez. Et c'était une fausse exécution. Ich habe ihnen nichts verraten, selbst unter der Folter nicht. Also inszenierten sie eine Exekution in der Hoffnung, ich würde zusammenbrechen, wenn ich die 10 Gewehre auf mich gerichtet sah. Aber ich war auf solche Taktiken vorbereitet. Wir hatten das trainiert. Haben Sie bei all dem an Sie gedacht? Georgette Paulette, Georgine Pauline. Ich habe nicht an Sie gedacht. Sie hat keine Spuren hinterlassen bei mir. Keine Spuren hinterlassen? Non, oui, oui, c'est passé ce qui s'est passé. On avait 20 ans tous les deux, je suppose, et voilà. Puis pour moi, ça a été quelque chose. C'était une des premières femmes que je connaissais. Eine der allerersten Frauen seines Lebens, sagt Robert Nant. Unvergesslich, oder? Trotzdem. Wir waren beide sehr jung. So viel ist danach passiert. Ein Horror nach dem anderen. Und wenn sie an die Miliz verraten hat? Georgette Paulette, Pauline Georgine? Wir wussten immer, wer die Verräter waren. Sie wäre nie nach Schkopau deportiert worden, weil sie längst vorher von unseren Leuten in einen kalten Wald geschickt worden wäre. Bon, et puis alors après, donc, je me suis évadé. Ils nous ont transporté à Lyon. Ils nous avaient envoyé à la corvée de charbon. Verurteilt zur Zwangsarbeit in den Kohlengruben der Miliz. Mehr Heldentaten? Attends qu'il tourne la tête. Je te fais un signe et après tu lui donnes un coup dans la trogne. Ouais, faut que ça marche du premier coup. Surtout, faut pas hésiter. Donc, à un moment donné, la sentinelle qui nous gardait s'est retournée pour allumer sa cigarette qu'elle avait roulée. Der Wächter drehte sich eine Zigarette. Je lui ai filé un coup de pelle sur la tête. On l'a abasourdi. Ich schlug ihm mit der Schaufel auf den Kopf. Er stürzte bewusstlos nieder und ich... zog ihm die Uniform aus und zog sie an. On l'a déshabillé, on a pris les habits de milice pour les sortir par la grande porte. Und spazierte unbehelligt durch das große Tor hinaus. Und anschließend... Avril 1945, en Allemagne. Le camp de concentration de Buchenwald est libéré. Quelques jours plus tôt, dans l'une de ses baraques, une résistante déportée accouchait d'un garçon. Avant de mourir, elle a révélé à une amie les noms et prénoms du père. Robert Nant, un résistant rencontré lors d'une mission, juste avant son arrestation, les deux jeunes gens ont partagé une cachette. Also, laut Lagerberichten registrierte die Mutter, deren Name unbekannt ist, das Neugeborene als Robert Nant. Es wird angenommen, dass die junge Frau wenige Wochen später gestorben ist, kurz bevor das Lager Schkopau von den Alliierten befreit wurde. Warum unterbrechen Sie meine Aussage? Sie wechseln das Thema und springen ein Jahr voraus. Sie hat recht, Sie beziehen alles zu sehr auf sich selbst. Sie sind nicht der Drehpunkt der Tragödie. Also gut. Und was erwarten Sie von mir? Na, mir zu helfen, Paulette, Georgette, Georgine, Pauline zu finden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Hören Sie, diese Frau hat ihrem Kind zufällig ihren Namen gegeben. Und? Sie interpretieren das als... als ihre Hoffnung, dass ich sie eines Tages finden würde. Ich erkläre Ihnen noch den Ablauf, was wir jetzt machen. Also aus den Zellen Ihrer Mundschleimhaut, Ihrer beider Mundschleimhaut, isolieren wir die Erbsubstanz und erstellen ein sogenanntes DNA-Profil. Hm. Wir vergleichen dann die beiden DNA-Profile und suchen nach Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten könnten dann gegebenenfalls die Hypothese einer Vaterschaft unterstützen oder eben allenfalls ausschließen. Haben Sie noch eine Frage zu diesem Vorgang? Sie bringen uns aus der Todeszone. Diejenigen von uns, die noch übrig sind. Eine reisende Truppe von Buchenwaldweisen. Die Amis überfüttern uns mit Süßigkeiten, Hershey-Bars, M&M's, Root-Bier und Konservendosen mit Nahrung, die viel zu nahrhaft, zu fett für uns ist, um sie nach unserem Hunger verdauen zu können. Viele Kinder sterben wie die Fliegen durch die plötzliche Überfütterung. Dutzende von uns Überlebenden sind hier in diesen Viehwaggon gepfercht. Einige fahren nach England, höre ich, einige in die Schweiz. Und ich, wie ich bald erfahren werde, nach Frankreich, um meinen Hals eine Erkennungsmarke. Mutter Französin, gestorben, Vater unbekannt. Vater unbekannt. Moment, was Sie da beschreiben, von den überlebenden Kindern. Das ist nicht genau das, was man hier auf den Fotos sieht, die ich im Archiv gefunden habe. Was sieht man? Man sieht... Hunderte von ausgehungerten Kindern. Es ist unleugbar. Jungs! Ausschließlich Jungen. Was heißt das? Wo sind die Mädchen? Es war genau, wie ich gesagt habe. Und dennoch ist das alles nie passiert. Es ist absolut fraglos, dass all das passiert ist. Nein! Robert Nant Juniors Wahrheit ist vollkommen anders. Bei der Befreiung des Lagers ist er nur ein paar Monate alt. Eine Frau bringt ihn aus Deutschland nach Frankreich, sie wird seine Adoptivmutter. Auf völlig informelle Weise, denn er wurde niemals anerkannt. Man erklärt ihm, dass ihn seine wahre im Kindbett gestorbene Mutter Robert Nant hatte nennen wollen. Er weiß nicht warum, ist nicht einmal sicher, wie man das buchstabiert. Er vermutet sein Leben lang, dass das der Name seines Vaters ist. Und er nimmt diesen Namen offiziell an, als er 1963 diese Papiere für den Militärdienst ausfüllt. Wie ist es möglich, dass Sie alle meine persönlichen Dokumente haben? Sagen Sie es ihm. Ich habe einen Detektiv angeheuert. Irgendwie hatte ich Wind von ihrer Existenz bekommen. Es gab Verbände, die sich darum kümmerten, solche Kinder mit ihren tatsächlichen Eltern zusammenzuführen. Und sie standen auf einer der Listen. Ich sah den Namen. Seltsam. Ich dachte, dass das nicht einfach nur ein Zufall sein konnte. Alles passt. Es geschah zwischen ihr und mir im Juli 44 und sie wurden im April 45 geboren, genau 9 Monate später. Sie hat ihr meinen Namen gegeben. Es ist eindeutig. Und trotzdem, als Sie eben hier reingekommen sind, da haben Sie gefragt. Du bist es? Ja, was sollte das heißen? Emotion. Das alles verwirrt mich ein bisschen. Als Sie eben reingekommen sind, habe ich keine Verwirrung gemerkt. Nur einen alten Opa mit einem Spazierstock. Humpeln. Tja, ich wurde während des Krieges gefoltert. Sie fangen langsam an, indem sie mich in der kalten Eisenwanne ertränken. Sie drücken meinen Schädel unter Wasser und zählen die Zeit, die ich, wie sie meinen, aushalten kann, bevor meine Lungen explodieren. Was sie nicht wissen, ist, dass ich trainiert worden bin, in dieser Situation zu atmen. Solche Tricks lernt man. Oder man schließt sich nicht der Resistance an. Il a mouchardé, ce cave. Que dalle! Et pour l'instant, il fait le pyro. Als nächstes kommt das Ping-Pong-Spiel mit den Hoden. Also zwischen zwei Paddeln. Zick, zack, zick, zack. Gefolgt von einem Strick um meinen Hals, kochend heiße Eier in meinen nackten Achselhöhlen, barfuß stundenlang auf den scharfen Kanten einer Kohleschaufel stehen. Hallo, petit minable. Écoute, mon salaud, t'as deux options. Soit tu causes de ton plein gré, sinon on va te travailler à la caresse. Meine Knie mit einem Hammer zerschlagen. Regarde sa tronche. Je t'assure qu'il va causer maintenant. Faut qu'il se remémore illico, hein? J'ai pas que ça à foutre. Und schließlich hunderte von Schlägen mit einer Reitgerte in die Nieren, die zwei meiner Wirbel zerbrechen und meine Lungen lebenslänglich schädigen. Sie haben sich aber erholt. Erzähl das mein Kniescheiben. Trotzdem waren Sie nicht 100% sicher, als Sie gefragt haben, du bist es. Ich war verdammt 100%ig sicher. Ich hätte dich sogar auf dem Mond erkannt. Aha, wie das? Du bist ich in deinem Alter. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ach, solchen Quatsch erzählt man einem Kind. Ich bin vor einem Jahr 60 geworden. Trotzdem, bitte irgendwen hier im Café uns beiden in die Visage zu starren. Und alle werden dir sagen... Warum hat es so lang gedauert? Lang. Mich zu finden. Ich hätte sie gebraucht, als mich die Frau, die mich großgezogen hat, Le Bâtard, Le Bosch genannt hat. Ich hätte sie gebraucht, als sie mir in der Schule die Zähne ausgeschlagen haben, weil ich kein anständiges Französisch sprechen konnte. Ich hätte sie gebraucht, als man mir keine Arbeit geben wollte, weil ich keine richtigen Papiere hatte, weil ich keine verdammte Identität hatte. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Als wir die französische Grenze erreichen, steigt ein Polizist ein und prüft unsere Lagerpapiere, unsere Namen. Ich antworte wie immer: 6, 4, 3, 7, 2, 9 und 8. Oh, mes petits Buchenwaldiens. Dann werden wir aus dem Zug geholt und in ein nettes Waisenhaus gebracht. Il va falloir m'écouter maintenant. Wo wir zu essen bekommen, wo man uns Etagen, Betten zuweist, wo wir entlaust werden. On n'est plus en Allemagne. Ici, il y a un code de conduite. Et vous avez sans doute l'habitude de faire ce qui vous chante, mais c'est fini, tout ça. C'est clair? Die Krankenschwester, die uns betreuen soll, nennt uns scherzhaft die Buchenwäldler. Vous avez beaucoup de chance d'être ici. Und wir sollen ihr dankbar sein. Beaucoup. Tâchez d'avoir un comportement qui reflète cette gratitude. Danke, danke dir, Schwesterchen. Aber wir alle hegen weiterhin einen abgrundtiefen Hass gegen unsere Hauptfeinde. Die Erwachsenen. Gegen jeden einzelnen von ihnen. Ich möchte Sie nochmal darauf aufmerksam machen. Mit dem Test weisen wir Sie entweder als Vater nach oder schließen gegebenenfalls die Vaterschaft aus. Verstehen Sie, der Test als solcher hat noch keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen. Es ist ein reiner Test, es ist reine Zahlen und was Sie damit machen, ist ganz in Ihrem Interesse, verstehen Sie? Adoption? Man adoptiert keinen 60-Jährigen. Das ist lächerlich. Aber ich kann mindestens die Vaterschaft anerkennen. Ach. Nach all den Jahren ist das eine Frage der Ehre. Ich möchte etwas wieder gut machen. Ja, zu spät. Sie hätten mich wohl vor 50 Jahren adoptieren sollen. Vor 50 Jahren hatte ich keine Ahnung, dass du überhaupt auf diesem Planeten warst. Jedermann, der je seinen... Na? Von einer Frau steckt, der muss wissen, dass das Folgen haben kann. Leicht gesagt. Weißt du das jedes Mal, wenn du es machst? Ich war nie mit einer Frau zusammen. Auch nie mit einem Mann. Ich versuche es zu begreifen. Da ist nicht zu begreifen. Ein in einem Annex von Buchenwald geborener Bastard... In meinen Eingeweiden ist nichts als Krematoriumrauch. Wer würde mit mir schlafen wollen? Ich sag dir was. Ich habe mir immer einen Sohn gewünscht. Das ist wunderbar, was mir da jetzt widerfahren ist. Auch wenn es erst sehr spät in meinem Leben geschah. Ich habe einen Anwalt engagiert. Wir müssen offizielle Dokumente aufsetzen. Ich erkenne die Vaterschaft an. Du bekommst eine ordnungsgemäße Identität. Und dann muss ich dich in mein Testament einschließen. Haben Sie Schuldgefühle? Nennen wir es Kriegswiedergutmachung. Ich mache wieder gut, bevor ich abkratze. Also, die Anwärter reichen Akten bei Gericht ein, sodass wir einen dieser, wie heißt das nochmal, DNA-Tests machen können. Ich kann Spritzen nicht ausstehen, das ist ausgeschlossen. Man kann es auch mit Haaren machen oder mit Spucke, die man mit einem Wattebäuschen aus deiner Backe holt. Das ist nichts. Es ist nur nötig für all diesen amtlichen Kram. Auf diese Weise können wir ein korrektes Livret Famille bekommen. Endlich. Selbst mit 60 brauchst du ein richtiges Livret Famille. Du kannst nicht weiter mit dieser Behelfsidentität rumlaufen. Ohne Livret de Famille existiert man nicht. Ach. Sehr berührend. Nur ist diese Szene leider nie geschehen. Robert Nant Senior ist dem jüngeren Robert Nant nie begegnet. Jahrelang konnte er ihn nicht finden. Deshalb hatte er einen Detektiv angeheuert. Und als sein Sohn auftauchte, beschloss der Vater zu warten, bis sämtliche Formalitäten erledigt waren, ehe eine Begegnung arrangiert wurde. Beschloss der Vater. Und der Sohn, hat er nichts zu sagen? Doch. Il y a tellement de choses et il y a tellement de questions à mettre en évidence que vous dire ce que je lui dirai, je n'en sais rien. C'est quand on sera face à face que là, on pourra discuter. Das ist... So klingt er? Wie von einem anderen Planeten? On est d'un commun accord. On est décidé à pas se rencontrer tant que les tests ADN n'auront pas prouvé le... Voilà. Kein Treffen. Nichts zu machen, bevor der DNA-Test vorliegt. Voilà. Toute ma vie, j'avais attendu que cette tuile me tombe sur un coin de la gueule. Das ist es, was der echte Robert Nant Junior sagte, als er Wind von ihnen bekam. Mein Leben lang hatte ich darauf gewartet, dass mir dieser Ziegel auf die Fresse fallen würde. Und wie bekam er Wind von mir? Ich nehme an, es war in seinen Chromosomen, alles über den Zweiten Weltkrieg zu verfolgen. Er sah jeden Film, las Bücher und Zeitschriften und dann, als er 1994 den Touvier-Prozess im Fernsehen verfolgte, erschien plötzlich aus heiterem Himmel der berühmte Resistant Bob Nant. 20 avril 94, le verdict tombe. Réclusion à perpétuité. Il est le premier Français condamné pour crime contre l'humanité. Non war der einzige überlebende Zeuge, als sie endlich den Chef der Miliz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gebracht hatten. Mais il ne reconnaissait rien, il me connaissait pas, il m'avait jamais vu, il savait pas qui j'étais. Il niait totalement tout. Systématiquement, il niait tout. Touvier leugnete sogar Non, seinen alten Schulkameraden zu kennen. Er war absolut unschuldig. Alors là, j'ai m'entendu dire, je vais sauter au cou dans le bureau du juge. Regarde-moi, Touvier. T'es qu'un lâche. Relâchez-le tout de suite. Je vais buter, Touvier. Tu t'en sortiras pas comme ça. Il y avait des gendarmes qui étaient là, naturellement, qui montaient la garde pendant l'interrogatoire. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attrapé, ils m'ont retiré en arrière. Retenez-le. Er fing an, ihn zu erwürgen, bis er von den Gendarmen überwältigt wurde. Là, vraiment, j'avais envie de le tuer. T'es un crevard, Touvier. Je te jure. Und ich habe in dem Moment im Fernsehen den Namen gehört. Bob Nan, lui aussi, est un ancien résistant. Il a été arrêté et torturé dans les locaux de la milice de Lyon, dont le chef était Paul Touvier. Da habe ich Ihnen den Brief geschrieben. Je me suis dit que vous seriez peut-être un membre de ma famille. Ich habe mir gesagt, dass Sie vielleicht ein Mitglied meiner Familie sein könnten. Permettez-moi, si je me suis trompé dans le rapprochement que j'ai pu faire, de vous dire merci. Gestatten Sie mir, falls ich mich mit meiner Annahme geirrt habe, Ihnen zu danken. Et surtout de continuer la lutte que vous avez entreprise. Und vor allem zu sagen, dass Sie den Kampf, den Sie begonnen haben, fortsetzen mögen. Den habe ich nie erhalten. Sie meinen, Sie haben ihn nie gelesen? Ich habe damals Dutzende Briefe bekommen von Witwen alter Kameraden, von Verwandten von Touviers Opfern, Gratulationen für meine Zeugenaussage. Mag sein, dass ich nicht alle gelesen habe. Sie haben also den Brief niemals beantwortet. Bedauern? Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Testergebnisse erst in einigen Wochen vorliegen. Und ich bin auch darüber informiert, dass Sie gewünscht haben, dass die Resultate per Post an die amtlichen Behörden geschickt werden. Das ist in Ordnung? Die Anwälte organisieren auch eine neue Geburtsurkunde für dich. Wozu? Du bist nicht der Sohn der Leute, die dich aufgezogen haben. Was für eine Geburtsurkunde ist das denn? Die weder deine richtige Mutter noch den richtigen Vater erwähnt. Das ist eine Fälschung, das ist Betrug. Alle meine anderen Dokumente basieren darauf. Sozialversicherung, Steuernummer, demnächst meine Rentenpapiere. Das zu ändern würde alles versauen. Ich werde meine Sozialleistungen nicht mehr kriegen. Wovon soll ich dann leben? Meine Anwälte werden das alles regeln. Dafür zahle ich ihnen ein kleines Vermögen. Sie werden dich legitim machen. Ja, und was dann? Ich will es der ganzen Welt verkünden. Du kannst das ebenfalls tun. Wem soll ich das verkünden? Den Männern auf deiner Arbeit? Die sprechen nicht mit mir. Oder ich mit ihnen. Deinen Freunden? Ich habe keine Freunde. Dürfte ich Sie bitten, den Mund zu öffnen? So. Ich Mund etwas weiter auf, ja. J'existe, tu existes, il existe, nous existons, vous existez, il existe. Je vis, tu vis, il Die Schulklasse vit, in Frankreich. Keiner der anderen Buchenwaldweisen ist mein Freund. Ich bin einer der wenigen, die tatsächlich im Lager Skopa geboren sind. Die anderen waren in ihren polnischen Dörfern zusammengetrieben worden. Ihnen gibt man Arbeit, bezahlte Arbeit. Ich beneide sie. Aber ich bin noch zu jung, also habe ich das Pech, in die Schule gehen zu müssen. Je me lève, tu te lève, il se lève. Bis dahin kannte ich nur ein paar deutsche Wörter wie klauen, tauschen oder Hose runter, bitte. Jetzt lehren Sie mich Französisch. Nous vivons. Eh ben, c'est du propre, ça. Je vois que vous n'avez pas appris vos leçons. Encore une fois, je ne sais plus quoi faire avec vous. Je ne sais vraiment pas si vous avez la capacité d'apprendre la langue française. Ich sollte nicht lange brauchen, um die Grammatik für diesen Gedanken, der mir durch den Kopf ging, korrekt hinzukriegen. Je n'existe pas. Ich existiere nicht. Je ne veux plus vivre. Ich will nicht mehr leben. Je ne veux plus voir le soleil ni le jour. Ich will die Sonne den Tag nicht mehr sehen. Ich stehe nur in der Nacht auf, je ne me lève que la nuit pour respirer le vent. Um den Wind zu atmen. Seul un test ADN que la justice vient d'autoriser pourra lever les derniers doutes. Beide erwarten, dass die DNA-Tests die Verwandtschaft bestätigen. Und das wird in den nächsten Wochen sein. Encore quelques semaines d'attente pour savoir si Robert Nant et Robert Nant sont bien père et fils. Dann machen wir eine große Party. Die größte Fete, die man je gesehen hat. Keine Kosten werden gescheut. Moment mal. Da ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Damals in der Herberge, in jener Nacht, haben Sie sich nur mit Ihrem Nom de guerre, Ihren Decknamen, angesprochen. Er, Jack, und Sie... Paulette oder Georgette, Georgine oder Pauline? Bevor sie im Lager Schkuppau starb, taufte sie den jungen Robert Nant. Das ist Tatsache. Woher kannte sie Jacks richtigen Namen, Robert Nant? Purer Zufall? Was wollen Sie damit andeuten? Ich? Ich deute gar nichts an. Ich vertrete die Archive. Punkt. Und auf was wollen die Archive anspielen? Sie spielen. Die Archive spielen niemals. Sie reden nur Klartext. Und ohne Mitleid. Das heißt? Naja. Hören Sie selbst, was das heißt. Dans le reste de l'actualité, d'abord la déception pour Robert Nant, on en parlait ici même, ce résistant âgé aujourd'hui de 84 ans recherchait son fils depuis longtemps, il avait cru le trouver en la personne d'un autre Robert Nant, né dans un camp au moment de la guerre, mais les analyses ADN viennent de prouver le contraire. Robert Nant aus Chambéry und Robert Nant aus Nancy sind auf keinen Fall Vater und Sohn. Was? Vor zwei Tagen haben die DNA-Proben, die von den beiden Männern im Rahmen eines gerichtlichen Gutachtens ausgeführt wurden, ihr Urteil gefällt. Sie haben keinerlei verwandtschaftliche Beziehung. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Das kann doch nicht sein. La génétique se montre implacable et cette incroyable histoire de retrouvailles surgit des tréfonds les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale s'achève avec elle. Die Genetik erweist sich als unerbittlich und diese unglaubliche Geschichte der Wiedervereinigung, die aufgetaucht ist aus den finstersten Tiefen des Zweiten Weltkriegs, endet somit. La génétique se montre implacable. Ein Irrtum. Psst. Jetzt alle verschwinden. Auf der Stelle. Moment. Sie, Paulette oder Georgette oder dieses negative DNA-Ergebnis, bedeutet das, dass Sie... Das ist eine Männerfrage. Trotzdem. Verdient das nicht wenigstens eine Antwort? Die Genetik erweist sich als unerbittlich. Da haben Sie Ihre Antwort. Und jetzt Evakuierung. Was bin ich denn dann? Was sind denn wir denn in dieser Geschichte? Die Doubles, die Darsteller. Eindringlinge, Flüchtlinge. Also, wie geht's jetzt weiter? In die Wachträume. Ja, wohin denn? Ins Exil. La génétique se montre implacable. Auf der Flucht springe ich auf einen Zug aus Lyon in Richtung Chambéry, in meine Heimatstadt. Auch wenn sie dort als erstes nach mir suchen werden. Ich verstecke mich unter einem Kohlenhaufen und warte auf den richtigen Augenblick, in die Nacht hinauszuspringen. Ich horche auf die Züge, die in Gegenrichtung fahren, in die Zone Libre im Süden. Vielleicht verkrüpple ich mich selbst, wenn ich vom fahrenden Zug abspringe, aber... Meinem Körper ist das egal. Die Folter hat ihn schon zehnfach verkrüppelt. Und man versucht, sein Hirn aus dem finstern Keller zu verjagen und es über den Rücken von jemandem wandern zu lassen, auf dem man liegt. Vielleicht jemand, dem man irgendwo zufällig begegnet ist und dem man, so wie die Dinge auf diesem dunklen Planeten stehen, wahrscheinlich nie wieder begegnen wird, in dem noch übrigen Rest seines schreienden Lebens. Wenn unser Zug unterwegs irgendwo anhält, rennen die älteren Jungs raus und stehlen, was sie können. Doch als die Dörfler sehen, dass wir immer noch unsere Hitlerjugenduniformen tragen, da greifen sie unser Zug an. Einige der Kinder werden totgeprügelt, zertrampelt, bevor die Wächter uns retten können. Andere springen in Panik ab und rennen in die Felder und sind für immer verschollen. Oder werden später von Bauern geschlachtet. Wir fahren weiter. 6, 4. Da fährt ein Zug 3, vorbei in die andere Richtung. 7, und ich versuche mir vorzustellen, 2, wer da wohl drin 9, sitzt. Schließlich 10, fährt der Zug dorthin, wo 8, wir herkommen. 6, zu dem 5, Ort, der evakuiert wird. 3, 7, 2, 9, 5, 8. Als wir wieder westwärts fahren, höre ich einige der Kinder nach ihren Müttern rufen. Mütter. Mütter. Wenn ich die mindeste Ahnung hätte, was das sein könnte, Mütter, würde ich auch nach ihr rufen. Mütter. Mütter. Züge in Gegenrichtung. Les trains en sens opposé. Eine lustige Kurzgeschichte von Paulette Georgette Georgine Pauline. Zum allerersten Mal in einem Zug. Nicht, dass ich Angst hätte. Non, non, non, j'ai pas peur. Ich habe nie vor irgendetwas Angst, nie. Aber im Dorf gab es keinen Bahnhof, keine Schienen. Nein, nein, man wartete auf den einzigen klapprigen Bus, der uns einmal am Tag mit der fernen Stadt verband und sonntags gar nicht. Trou du cul. Und jetzt sehe ich die Welt zum ersten Mal durch die Ritzen in dem Holzboden dieses erste Klasseabteils voller Leichen. Oui, tu parles français. Oui. Zum ersten Mal aus Frankreich raus. Ouais, ma première sortie, c'est génial. Und der Witz... Ich brauche nicht einmal einen Reisepass. Wumm, ein Zug in die Gegenrichtung und ein Sog zwischen den beiden. Und wenn er in die andere Richtung fährt, heißt das in die Sicherheit. Wow, bonne chance. Viel Glück im neuen Leben, Fremdling. Schick mir eine Postkarte, wenn du daran denkst. Et du savon? Ha? Vielleicht ein Stück Seife, weil ich mich in meinem eng anliegenden Kleid aus braunem Dreck ziemlich... unappetitlich fühle. Pass auf, habe ich zu ihm gesagt. Regaf, ich bin ziemlich sicher, dass ich gerade meinen Eisprung habe, also bitte nicht... Bums. Na, ratet mal. Ah oui, évidemment. Boah, tu cube, pas de souci, sagte er. Da drüben ist dein Bidet, pas de problème, allez, calme-toi. Wumm, noch ein Zug in die Gegenrichtung. Wie dein Inneres durchschüttelt... und dann für immer in der Nacht verschwindet, außer dass dein Inneres die Auswirkungen dieses Sogs des vorbeifahrenden Zuges nie überwindet. Da bleibt etwas in deinen Eingeweiden. Vater unbekannt. Du da drin, Ruhe. Arrête. Wisper. Menon, sie dürfen nichts wissen von dir. Das könnte böse für uns beide ausgehen, wenn sie es herausfinden. Ich bin sicher, sie erwarten, dass ich arbeite. 16 Stunden am Tag und immer so weiter. Und wenn die meinen, ich kann das nicht, ich bin zu schwer dafür mit dir, oh la la, lass sie Padrol. Dann werden sie stocksauer sein, ärgern wir sie also nicht und bleiben einfach höflich. Und stricken ihnen ihre Wintermäntel aus den Haaren der Frauen von der anderen Seite des Zauns, die sie uns in Ballen bringen, von diesen Frauen, mit denen wir nicht kommunizieren dürfen, weil sie unberührbare sind. Warum nun? Nicht wie wir. Die Glücklichen, die nur arbeiten müssen, um all die Schmerzen wieder gut zu machen, die wir ihnen zugefügt haben, indem wir ihre Hauptquartiere und Munitionsbunker in die Luft gejagt haben. Ja, und hin und wieder, wenn uns an einem trägen Sommerabend die Lust dazu packte, die Hälse ihrer Offiziere durchgeschnitten haben. Ich kann aber nicht leugnen, dass ich lieber zu Hause in meinem Bett wäre. Oder... eher in dem von jemand anderem. Das ist eindeutig nicht der richtige Moment, daran zu denken. Aber ich kann es mir nicht aus meinem Dickschädel schlagen, vor allem mit dir, der in mir um Nahrung oder was immer du von mir willst, strampelt. Ich kann nur denken, wie mein Körper auf dem Sog zwischen den Zügen reiten könnte, nur von ihm mitgetragen, von der Kraft befruchtet und nochmal befruchtet und nochmal, während meine Lenden in der leeren, hemmungslosen Nacht nach Kameraderie schreien. Nein, nein, nein, da ist niemand, der mir Soulagement bringen kommt. Soulagement, ein Wort, das man in keiner anderen Sprache sagen kann. Nein, nein, Nur die wilden Samen aus unbekannter Herkunft von den Feldern draußen, die von der Kraft des Sogs zwischen den Zügen durch die Fußbodenritzen in unser Abteil geblasen werden und sanft auf meinem dreckbraunen Kleid landen und eine Decke für dich bilden, der du einen schmerzhaften Tanz in meinen intimsten Regionen vollführst. Plus bas, encore, allez, vas-y, quoi.